Kapitel 7. Es ist 16.30 Uhr und die Bank schließt. Claudius und Peer verlassen kurze Zeit später das Gebäude und gehen langsam zur Straßenbahnhaltestelle am Platz der Republik. Schade, dass heute Montag ist und alle Museen geschlossen sind. Sonst hätten wir das Architektur- oder Filmmuseum oder eines der anderen Museen am Museumsufer besuchen können. Das ist total interessant und praktisch gleich um die Ecke. Och, ich bin ja noch länger hier. Du kannst mir dein Frankfurt schon noch zeigen, lacht Peer. Ja klar, antwortet Claudius und nickt. Du sag mal, das merkwürdige Verhalten von Frau Schenk heute, war das wirklich nur ein Ausrutscher? Fragt Peer vorsichtig. Eigentlich schon. Obwohl, ich erinnere mich an die Zeit nach dem ersten Überfall. Da war sie auch so gereizt und nervös. Naja, sie hat sich nicht wie sonst verhalten, überlegt Claudius. Aber nach kurzer Zeit war alles wieder normal. Na, so ein Überfall ist ja auch, meint Peer. Plötzlich bleibt er stehen. Schau mal, da drüben. Ist das nicht die Bille? Ja, das ist sie. Und das ist doch unser Brezelbub, mit dem sie jetzt spricht, oder? Fragt Claudius. Ja, dass die sich auch kennen, wundert sich Peer. Na, es gibt schon komische Zufälle, sagt Claudius.